Kapitel 7 Angebote am Urlaubsort. Sehenswürdigkeiten in der Stadt und Wege empfehlen. Übung 4. Hören Sie die Fragen. Welche Antwort passt? Kreuzen Sie an. 1. Wie kommen wir am schnellsten zum Archäologischen Museum? 2. Kann man zu Fuß zum Park gehen? 3. Sagen Sie, wo ist die Stadtmauer?